Nächste Woche war ein großer Spieltag mit Preisen und allem drum und dran. Bei Chips und Cola gab's Knüsselturnier mit Papi, Mami, Oma, Opa, allem Mann. Wir haben gelacht, bis der Bauch wehtat. Und jeder hat mal gewonnen. Mächtig Krach, Mann, oh Mann. Der Papi bläst Kampf, die Mami schlägt Topf. Ich krieg das schöne neue Glockenspiel. Oma und Opa spielen im Duett im guten alten Himmeli-Stil. Pläne haben wir fürs ganze Jahr.